Wenn Lügen, wie das Sprichwort sagt, kurze Beine haben, dann kommen sie mit kurzen Beinen bestens voran. Und das Sprichwort, dass dem, der einmal lügt, nicht mehr geglaubt wird, ist im Medienzeitalter selbst eine Lüge. Rolf Kanzen befasst sich in dem folgenden Feature, die große Kunst, anständig zu lügen, mit der Lüge in Philosophie, Politik und im Alltag. Sie hören die Wiederholung einer DLF-Produktion aus dem Jahre 2005. Ihr habt den Teufel zum Vater und wollt nach den Gelüsten eures Vaters tun. Denn der Teufel ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Lügenhafte Lippen sind dem Herrn ein Greuel. Legt die Lüge ab, ein jeder rede mit seinem Nächsten die Wahrheit. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Kein Ja aber. Kein Nein aber. Kein Vielleicht. Geradlinig, entschieden und eindeutig soll der Mensch sein, betont der Verfasser des Matthäusevangeliums. Auch in den älteren Teilen der Bibel findet man eindeutige Ablehnungen der Lüge. Ein Mund, der lügt, tötet die Seele. Nicht zu vergessen, das auf das Lügenverbot abzielende achte Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis geben, wider deinen Nächsten. Auf der anderen Seite wird im Alten Testament auf Teufel komm raus gelogen und betrogen. Jakob belügt seinen alten, blinden und auch wohl sonst nicht mehr so ganz fitten Vater Isaak. Er legt sich ein Bocksfell um, damit der Vater meint, er sei der behaarte ältere Bruder Esau. So erschleicht sich Jakob das Erstgeborenenrecht und das nicht unbeträchtliche väterliche Erbe. Den lieben Gott hat es nicht weiter gestört. Er macht Jakob zum Stammvater Israels. Wenn die Helden der Bibel lügen, um sich zum Schaden anderer Vorteile zu verschaffen, nimmt niemand daran Anstoß. Schon gar nicht, wenn sie listig ihre Gegner täuschen, um sich aus gefährlichen Situationen zu befreien, ganz zu schweigen von kleineren taktischen Unwahrheiten und Schummeleien. Wie auch in anderen Kulturkreisen galten Lügen nicht in jedem Falle als unmoralisch. Sie waren keine Sünden, mit denen ein Mensch sich in Schuld verstrickt. Vielmehr scheinen in gewissen Situationen List und Lüge angebracht zu sein. Christliche Wahrheitsfreunde, wie später der Kirchenvater Augustinus, hatten schwer daran zu knacken. Man darf nicht glauben, Lüge sei keine Sünde, weil man unter Umständen durch Lügen nützen könnte. Lügen schaden letztlich immer, behauptet Augustinus, weil sie der göttlichen Heilsordnung widersprechen. Denn wie Licht und Finsternis, Frömmigkeit und Gottlosigkeit, Gerechtigkeit und Unrecht, Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod, so sind Wahrheit und Lüge einander entgegengesetzt. Das ist erst eine Erfindung des Kirchenvaters Augustin. Die Absicht zu täuschen, das war für ihn die Definition der Lüge, dass jede Absicht zu täuschen des Teufels sei. Steffen Dietzsch ist Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin. Er schrieb eine kleine Kulturgeschichte der Lüge und versteht Augustinus als einen Wahrheitsrigoristen. Wenn man Augustinus folgt und die Täuschungsabsicht zum Kriterium der Lüge macht, bleibt wenig Spielraum, dann sind auch Halbwahrheiten und Doppeldeutigkeiten Lügen. Ein guter Christ muss sich selbst immer wieder kritisch kontrollieren, ob er täuschen will oder nicht. Das ist in dieser Frühphase des Christentums, das ist im 3. Jahrhundert ungefähr erdacht worden, ist das auch natürlich eine Strategie, das muss man so sehen, eine Strategie, um Herrschaft über die Seelen zu gewinnen. Also, dass man dieses Lügenverbot so absolut macht. Der Alter einer solchen Struktur, einer solchen Konstruktion ist natürlich immer der, dass hier Macht ausgeübt werden kann. Dass die Bestimmenden in dieser neuen Glaubenssituation natürlich dann Strukturen, Hierarchien organisieren können, die dann keinem Zweifel, das heißt auch keiner Täuschung mehr, unterliegen können von Seiten der Gläubigen. Der Kampf gegen die Lüge findet im Inneren der Gläubigen statt. Sie müssen sich ständig hinterfragen, ob sie tatsächlich wahr leben, ob sie niemals täuschen, tricksen, schummeln, mogeln, übertreiben, untertreiben, einen falschen Eindruck erzeugen oder nicht korrigieren. Und wer kann das schon von sich behaupten? So bewirkt das absolute Lügenverbot beim Gläubigen Selbstzweifel und quälende Schuldgefühle. Ich bin sündig. Ich bin schlecht. Ich bin verdammt. Verdammt in alle Ewigkeit. Ewige Höllenqualen. Der Philosoph Friedrich Nietzsche schrieb später, Augustinus habe dem Menschen das schlechte Gewissen eingepflanzt. Die Kombination einer quälenden Selbstkontrolle mit einer hartnäckigen Kontrolle von außen. Der Gläubige muss auf Befragen immer und uneingeschränkt die Wahrheit sagen, macht das Lügenverbot zum perfekten Herrschaftsinstrument. Augustinus treibt seinen Wahrheitsrigorismus noch weiter. Er sieht in den fantasievollen, kreativen Potenzialen der Lüge eine Gefahr. Fast alle Spaßmacher lügen. Ironie, Satire, alles Uneindeutige steht unter dem Lügenverdacht. Schauspiele, Komödien und viele Dichtungen sind voll von Lügen. Mit seinem Lügenverbot bricht Augustinus mit der Antike, die einen spielerischen, großzügigeren und differenzierteren Umgang mit Lüge und Wahrheit pflegte. Ich bin ein Lügenfreund, weil ich ein Freund der Menschen bin. Und weil ich uns fehlbare Wesen doch sehr schätze und auch Mitleid mit uns habe. Deshalb kann man eigentlich nur ein Lügenfreund sein. Ganz im Sinne der Antike, Lukian hatte mal einen Dialog über den Lügenfreund geschrieben. Und wenn man sich nicht ganz so ernst nimmt, bleibt einem nichts anderes übrig, als ein Lügenfreund zu sein. Kannst du mir sagen, was doch in aller Welt die Ursache sein mag, warum die meisten Menschen so gerne lügen, dass sie sich nicht nur selbst ein Vergnügen daraus machen, unglaubliche Geschichten zu erzählen, sondern auch ganz Ohr werden, wenn andere dergleichen Zeug zu Markte bringen? Es gibt viele Fälle, wo Menschen aus Rücksicht auf ihren Vorteil lügen. In solchen Fällen ist die Unwahrheit verzeihlich, ja zuweilen sogar lobenswert, wie Odysseus es oft getan hat, um seine eigene Seele und seine Gefährten zu retten. Ich rede von denen, mein Bester, die ohne den mindesten sichtlichen Nutzen die Lüge der Wahrheit vorziehen und sich aus dem Lügen ein besonderes Vergnügen machen. Du kennst also, wie es scheint, Leute, denen die Liebe zur Unwahrheit gleichsam eingepflanzt ist. Und ihrer sehr viel. So weiß ich keine andere Ursache als den Unverstand. Denn es muss doch wohl dem an Verstand fehlen, der das Schlimmste zum Besten macht. Auch das ist es nicht. Denn ich wollte dir viele gescheite, ja ihres Verstandes bewunderte Personen zeigen können, die solche Lügenfreunde sind. Der griechische Schriftsteller Lukian schrieb im 2. Jahrhundert seinen Dialog »Der Lügenfreund« und orientierte sich mit seinen Beispielen an der griechischen Mythologie. Zeus selbst lügt und täuscht, um an begehrte Frauen zu kommen. Seine Gattin versucht das nicht minder trickreich zu verhindern. Homer schrieb Geschichten, in denen Odysseus sich lügen und listenreich als Held bewährt. Die griechische Philosophie bleibt davon nicht unbeeindruckt. Platon lässt Sokrates diskutieren, ob der stets ehrliche Achill dem Odysseus moralisch überlegen ist. Und kommt zum Schluss... So ist, wie es scheint, Odysseus besser als Achill. Und zwar, weil beide wüssten, was Wahrheit und Lüge sei, weil aber nur Odysseus flexibel und den Situationen angemessen mit diesem Wissen umzugehen verstünde. Sokrates hält es sogar für eine Pflicht zu lügen, wenn es das Wohl des Vaterlandes erfordere. Und betont, es sei besser, wissentlich die Unwahrheit zu sagen, als die Wahrheit nicht zu kennen. Lügen ist, das macht man alltäglich, eine soziale Geste, die man halb mit Liebe für die Menschen, halb in Spott über die Menschen tut. Lügen sei menschlich, betont Steffen Dietzsch. Und oft sogar menschenfreundlich, weil es oft komplizierten Lebenssituationen angemessen sei. Menschen, die sich miteinander unterhalten, lügen im Durchschnitt einmal in 8 Minuten. Bei einem Testgespräch mit einem Psychologen logen die Probanden in einem 10-minütigen Gespräch durchschnittlich 2 bis 3 Mal. Menschen lügen täglich etwa 200 Mal. Die größten Lügner sind die Menschen, die über die meisten sozialen Kontakte verfügen. Ärztinnen, Lehrer, Sozialarbeiterinnen, Verkäufer. Diese und andere Meldungen, meistens findet man sie in den Unterhaltungsseiten der Zeitungen, lassen offen, ob Halbwahrheiten, kleine Betrügereien, Übertreibungen, Untertreibungen, Verdrehungen, Flunkereien auch als Lüge verstanden werden. Klar ist, Menschen lügen. Je mehr sie kommunizieren, desto öfter lügen sie. Haben sie immer getan und werden sie vermutlich auch immer tun. Eine kreative Ausrede für das Zu-spät-Kommen hier, eine kleine Schummelei in der Steuererklärung da. Eine unehrliche Sympathiebekundung dem Chef gegenüber hier, eine subtile Diffamierung eines Kollegen da. Eine Notlüge hier, ein kleiner Versicherungsbetrug da. Kleine Unehrlichkeiten und größere Lügen gehören zum Alltag und erleichtern das Zusammenleben. Der Beste muss mitunter lügen. Zuweilen tut er es mit Vergnügen, reimt Wilhelm Busch und kommt damit den Großzügigkeiten im Umgang mit der Wahrheit entgegen. Der alltäglichen Lügenpraxis zum Trotz hat dennoch der Grundsatz seine Gültigkeit. Du sollst nicht lügen. Zu lügen ist unmoralisch. Wer als Lügner entlarvt wird, gilt als nicht integer. Auf den ist kein Verlass mehr. Sprichworte bestätigen das. Lügen haben kurze Beine. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ehrlich währt am längsten. Und so lügt man sich um die Wahrheit herum, dass das Lügenverbot zwar ernst gemeint, aber nicht so ernst genommen wird. Die Antike hatte den Vorteil, auch sprachlichen Vorteil, dass sie gar kein Wort für die Lüge hatte, in unserem modernen Sinne. Irrtum, Täuschung, List, Lüge. Dafür gab es in der altgriechischen Sprache nur einen Begriff. Pseudos. Im Lateinischen gibt es für die Lüge einen eindeutigen Begriff, mendatium. Doch die Bewertung der Lüge war im Altertum alles andere als eindeutig, auch bei den frühen Kirchenvätern, also vor dem rigorosen Augustinus. Der heilige Origenes empfiehlt: Der Mensch jedoch, der in der Zwangslage zu lügen sich befindet, soll gewissenhaft Acht geben, dass er der Lüge bisweilen sich bediene wie einer Würze oder eines Heilmittels. Also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Chrysostomus, ein anderer Heiliger, singt ebenfalls ein Loblied auf die fromme Lüge. O schöne Lüge, o schöne List, die das Göttliche nicht verrät, vielmehr die Frömmigkeit hochhält. Vom antiken Denken beeinflusst hält der Kirchenvater Chrysostomus die Lüge für ein neutrales Mittel, das dem Guten wie auch dem Schlechten dienen kann. Die Lüge selbst ist in ethischer Hinsicht neutral. So lässt sich das eine extrem formulieren. Es ist die Position der, wenn man so will, moderaten, ehrlichen Lügner. Das andere Extrem formuliert Augustinus. Die Lüge sei in jedem Falle sündig. Im Hochmittelalter versuchte Thomas von Aquin, die Lügentheorie von Augustinus, der Lügenpraxis, ein wenig anzupassen. Er unterschied die Schadenslüge von der Notlüge. Die Schadenslüge verursachte dem Lügner Vorteile, auf Kosten eines anderen. Eine solche Lüge sei gänzlich böse, eine Todsünde. Ein wenig anders verhalte es sich mit der Notlüge. Sie helfe aus Notsituationen, könne Leben retten. Eine interessante Variante, ehrlich zu lügen, boten andere Theologen an. Will man zum Beispiel die Existenz von Herrn X verheimlichen, der gerade zu Besuch ist, und wird man gefragt, ist Herr X anwesend, so könne man sagen, nein, er ist nicht da, aber im Geiste hinzufügen, nicht in diesem Zimmer. Das ist die von Theologen sogenannte Mentalreservation. Ein innerer, also mentaler Vorbehalt, den sich gläubige Lügenfeinde offen hielten. Damit nicht genug machten sich findige Theologen daran, oft durch haarsträubende Interpretationen etwas Spielraum für die Lüge zu schaffen. Sie empfahlen zum Beispiel, nur unvollständig die Wahrheit zu sagen und räumten ein, es gebe nicht selten Gründe triftigster Art, sogar schwerwiegende sittliche Forderungen, die eine Verheimlichung der Wahrheit notwendig machen. Großzügig mit den Ausnahmen waren auch die Jesuiten. Sie pflegten den Grundsatz, dass der Zweck die Mittel, also die Lüge, heilige. Auch Martin Luther gibt sich in dieser Frage pragmatisch. Die Not- oder Nutzlüge wird Lüge mit Unrecht genannt. Sie ist vielmehr Tugend, sie ist Klugheit, zu dem Zwecke angewendet, dass des Teufels Grimm verhindert und der Ehre, dem Leben und Nutzen des Nächsten gedient werde. Gut Bestimmte Gründe für gute Lügen finden sich ebenso im Alltag wie in existenziellen Notlagen. Der Schriftsteller Giovanni Boccaccio, er lebte im 14. Jahrhundert, berichtet in der ersten Geschichte seines Dekameron vom Ende eines durch christliche Lügenverbote wenig beeindruckten, konsequenten Lügners namens Giappelletto. Giappelletto hat sein Leben lang gelogen und betrogen, gesoffen und gehurt. Auf Reisen wurde er nun ernsthaft krank und es ist klar, er muss sterben. Freunde nahmen ihn auf. Diese hatten aber die Sorge, ihn kostengünstig und mit kirchlichem Beistand unter die Erde zu bringen. Doch dazu musste Giappelletto beichten, bereuen und die letzte Ölung empfangen. Giappelletto versicherte ihnen, das sei für ihn kein Problem, ließ einen bekannten Priester holen und vollendete sein Lügenleben mit einer vollendeten Lügenbeichte auf dem Sterbebett. Ob er je mit einer Frau in Wollust gesündigt habe, fragte der Priester. Mein Vater, ich schäme mich, weil ich fürchte, mich mit Eigenlob zu versündigen. Sprich ruhig. Wer die Wahrheit sagt, versündigt sich nicht. Ich bin noch so unberührt, wie ich es am Tage meiner Geburt war. Dafür seist du gesegnet. Der Priester fragte, ob er getrunken habe. Wasser im Übermaß gestand er. Ob er im Zorn gehandelt habe. Ich muss gestehen, dass ich das oft getan habe. Wer könnte wohl an sich halten, wenn er sieht, wie die Menschen Tag ein, Tag aus üble Dinge treiben? Mein Sohn, das ist ein lobenswerter Zorn. Giappelletto gesteht zerknirscht und voller Reue weitere banale Sünden, beginnt nach der Frage, ob ihm noch Sünden einfielen, heftig zu weinen. Ich habe einmal als kleines Kind meine Mutter verwünscht. Der Priester ist von der Lauterkeit des Sterbenden beeindruckt, erteilt ihm die Absolution, die letzte Ölung, und versichert ihm, er hätte beste Chancen, postmortem im Himmel empfangen zu werden. Die im Nebenraum lauschenden Freunde halten sich vor Lachen den Bauch. Was ist das für ein Kerl? Weder Alter, noch Krankheit, noch Furcht vor dem Tode oder dem Richterstuhl Gottes sind imstande, ihn von seiner Verworfenheit abzubringen. Doch dabei belässt es Boccaccio nicht. Der Priester rühmt bei seiner Beerdigung den gottgefälligen Lebenswandel, die Gläubigen küssen die Füße und Hände des Verstorbenen, sehen in ihm einen Heiligen, zerfetzen die Kleidung des Toten, um die Stoffreste als Reliquie zu verehren. Nach seiner Beerdigung wallfahrt das Volk zu seinem Grab. Und als gottgesandtes Zeichen seiner Heiligkeit ereignen sich am Grab Giappellettos Wunder über Wunder. Die Menschen sind so einfältig, dass ein Betrüger stets einen findet, der sich betrügen lässt. Dieser Überzeugung ist der Renaissance-Philosoph Machiavelli und gibt den Herrschenden Tipps für ihre politische Praxis. Einem Fürsten hat es noch nie an rechtmäßigen Gründen gefehlt, um seinen Wortbruch zu beschönigen. Da war sich der Renaissance-Philosoph Niccolò Machiavelli sehr sicher. Dabei wusste er noch nichts von den enormen Möglichkeiten der modernen Mediendemokratie. Der Fürst muss es verstehen, sich zu drehen und zu wenden nach dem Winde und den Wechselfällen des Glücks und am Guten festhalten, soweit es möglich ist, aber im Notfall vor dem Schlechten nicht zurückschrecken. In der Literatur, etwa bei Shakespeare, gibt es Politiker, die zynisch logen, doch deren Opfer machten es ihnen auch leicht. Ich will mich nun bewähren als ein Schurke. Ich habe was angestiftet. Anschläge, Gefahren, durch Weissagung beim Trunk, Schmähschriften, Träume, um meines Bruders Clarence und des Königs tödlichen Hass zu wecken beiderseits. Wenn König Edward nun so wahr und so gerecht ist, wie ich durchtrieben, falsch, verräterisch bin... Gloucester. Der spätere König Richard III. Ist wohl einer der übelsten Charaktere, die Shakespeare auf die Bühne gebracht hat. Die Tragödie entstand um 1592 und 93 und basiert auf politischen Machtkämpfen Ende des 15. Jahrhunderts in England. Gloster rechtfertigt sein Handeln erst gar nicht durch die Nutzen für den Staat, denn dieser rechtfertigt durchaus Lügen. Das meint jedenfalls Platon in seiner Politeia. Nur den Herrschern des Staates kommt es zu, die Lüge um der Feinde oder der Bürger willen zum Nutzen des Staates zu gebrauchen. Alle anderen dürfen nicht daran rühren. Ein undemokratisches, aber zweifellos bis heute wirksames Politikverständnis. Staatsführern gegenüber zu lügen, ist für den einzelnen Bürger dasselbe, ja ein noch größerer Fehler, als wenn ein Kranker seinem Arzt nicht die Wahrheit sagte oder wenn ein Seemann einem Steuermann nicht die tatsächlichen Verhältnisse zeigte. Der Bürger ist verpflichtet, dem Herrscher die Wahrheit zu sagen. Der Herrscher seinerseits nicht, wenn er gute Gründe hat. Aber die sind schnell bei der Hand. Politik in modernem Maßstab lässt sich heute wahrscheinlich ohne Lügen gar nicht mehr gestalten. Und die Frage ist nur, wie man diese Lügen nun wiederum gestaltet. Shakespeares cleverer Lügner Gloster, der spätere Richard III., gestaltet seine Lügen äußerst kreativ, übertreibt aber ein wenig. Er trifft, als der von ihm ermordete König zu Grabe getragen wird, auf dessen Schwiegertochter, die junge Witwe Anne, deren Mann Gloster zuvor ebenfalls um die Ecke gebracht hat. Nicht ich schlug euren Mann tot. Ach, so lebt er. Nein, er ist tot. Er starb von Edwards Händen. Du lügst in deinem Hals. Königin Margaret sah es. Dein Mordmesser rauchte von seinem Blut. Erschlugst du nicht den König? Ich geb's zu. Du gibst es zu, Stacheltier. Dann gib Gott, dass du verdammt sein sollst für diese Untat. Oh, er war sanft und mild und tugendhaft. Nun, umso besser für den Himmelskönig, bei dem er ist. Er ist im Himmel, wo du nie hinkommst. Dann mag er mir dafür danken, dass ich ihm hinhalf. Denn er passt dort besser hin als auf Erden. Aber du passt nirgends als in die Hölle hin. Doch, wollt mich hören. An einen Ort. Ein Kerker? Euer Bett. In dieser grotesken Szene macht Gloster Anne Komplimente. Nur ihre Schönheit und seine Liebe zu ihr hätten ihn zum Mord an ihrem Mann und Schwiegervater getrieben. Mit seinen Schmeicheleien ist er erfolgreich. Schließlich ehelicht er sie. Der Eitelkeit und Dummheit der anderen Protagonisten stellt Shakespeare den Zynismus und die Intelligenz Glosters gegenüber. Das macht aus dem machiavellistischen Lügner und Mörder eine im Vergleich sympathische Figur. Das Lügen hat ja prinzipiell das Problem, dass man sehr viel intelligenter sein muss beim Lügen als beim die Wahrheit sagen. Die Wahrheit sagt sich leicht und da steckt kein Stolperstein dahinter. Die Lüge besteht fast nur aus Stolpersteinen. Sie besteht nur aus Komplexitäten und aus starken Erinnerungsleistungen. Und je komplexer die Welt wird, je moderner unsere Existenz wird, umso schwieriger wird es wirklich zwingend zu lügen, so zu lügen, dass der andere es für bare Münze nehmen kann. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum das Politikern in unserer immer komplexer werdenden Welt immer schlechter gelingt. Professor Dr. Norbert Bolz ist Philosoph und Medienwissenschaftler und analysiert das politische Geschäft als Kommunikationsproblem. Ich finde, das ist eine spannende Fragestellung, ob wir die Unterscheidung nicht ändern müssen. Nämlich die Unterscheidung Wahrheit-Lüge, zumindest was Politik betrifft, ersetzen müssen durch die Unterscheidung schlechte Lügen und sagen wir mal White Lies, um diesen mittlerweile gängigen Begriff zu bringen. Weiße Lügen, sprich Lügen, die erstens gut gelogen sind und die dann auch noch eine sinnvolle politische Funktion erfüllen. Ob nun Kriege sinnvoll sind oder nicht, darüber lässt sich endlos streiten. Unbestritten ist hingegen, dass Lügen, Fälschungen, Tricks und Täuschungen häufig dann notwendig waren, wenn Kriege angezettelt wurden. Am wirksamsten geschieht das, wenn ein Angriff als Verteidigung zurechtgelogen wird. Stichwort Deutsch-Französischer Krieg. In einem politischen Konflikt mit Frankreich gab König Wilhelm I. eine politische Erklärung ab. Otto von Bismarck veröffentlichte 1870 diese Emser-Depesche von Kaiser Wilhelm I. in einer derart verstümmelten Fassung, dass Napoleon III. Sie als Kriegserklärung werten musste und selber eine Kriegserklärung abgab. Damit war Frankreich der Aggressor. Derartige Kriegslügen wurden im 20. Jahrhundert mit Blick auf die Medien inszeniert. Stichwort Zweiter Weltkrieg. Hitler kündigte am 22. August 1939 in kleinerem Kreis den fingierten polnischen Überfall auf den Sender Gleiwitz an. Ich werde propagandistischen Anlass zur Auslösung des Krieges geben, gleichgültig ob glaubhaft. Der Sieger wird später nicht danach gefragt, ob er die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Diese und zwei weitere Grenzverletzungen sollten den Anlass liefern für den Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen. Am Abend des 31.08.1939 betraten SS-Leute den deutschen Sender Gleiwitz in Schlesien. Wir haben ein paar Warnschüsse in die Decke gegeben, um ein bisschen Krawall zu machen, berichtete später der SS-Offizier. Dann wurde der Sendebetrieb unterbrochen mit den Worten: Achtung, Achtung, hier ist Gleiwitz. Der Sender befindet sich in polnischer Hand. Die Stunde der Freiheit ist gekommen. Es folgte eine kurze Rede, die mit Hochlebe Polen endete. Die SS-Leute drapierten drei Tote aus dem KZ Sachsenhausen im Schaltraum des Senders, fotografierten sie und starteten ihre gut vorbereitete Propagandakampagne. Höhepunkt war die Rede Hitlers am Morgen des folgenden Tages vor dem Reichstag. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Stichwort Vietnamkrieg. Der Tonkin-Zwischenfall. Am 2. August 1964 wurde ein amerikanisches Kriegsschiff, der Zerstörer Maddox, bei einer Patrouillenfahrt im Golf von Tonkin von nordvietnamesischen Schiffen angegriffen. Ein ebenfalls zur Verstärkung geschicktes Kriegsschiff zwei Tage später. Präsident Johnson ordnet die Bombardierung nordvietnamesischer Häfen und Versorgungseinrichtungen an. Medienwirksam erklärt Präsident Johnson vor laufenden Kameras: Während ich mit Ihnen spreche, sind wir in den Krieg eingetreten. Am 7. August ermächtigt der Kongress den Präsidenten, militärische Mittel einzusetzen. 1971 ermittelten Journalisten der New York Times, die Amerikaner hatten die nordvietnamesischen Schiffe zuerst angegriffen. Aus den 1971 veröffentlichten Pentagon-Papieren geht hervor, die genauen Pläne für die im August erfolgte Bombardierung lagen bereits im Frühjahr 1964 vor. Alles, was Politiker entscheiden und alles, was Medien berichten, wird unglaublich schnell auch wieder vergessen, um Platz zu machen im Speicher der Aufmerksamkeit. Und das heißt, dass sich so etwas wie langfristige Vertrauensverhältnisse, die Glaubwürdigkeit begründen könnten, gar nicht mehr herstellen lassen. Und deshalb, diese Schlussfolgerung ließe sich aus der Aussage des Medienwissenschaftlers Norbert Bolz ziehen, ist der Schaden nicht allzu groß, wenn Lügen auffliegen. Stichwort Golfkrieg 1990. Der Irak besetzt das erdölreiche Kuwait. Die USA drohen mit militärischer Intervention. Die Meinung der Öffentlichkeit ist eher ablehnend. Die Werbeagentur Hill & Knowlton startet eine Medienkampagne. Der Höhepunkt? Am 10. Oktober 1990 schildert vor dem Menschenrechtsausschuss des US-Kongresses die 15-jährige Kuwaiterin Nayira unter Tränen die Brutalitäten irakischer Soldaten. Zitat: Ich habe im Krankenhaus gesehen, wie irakische Soldaten Säuglinge aus den Brutkästen gerissen haben, um sie auf dem kalten Fußboden sterben zu lassen. Diese Geschichte spielte bei der Diskussion Kriegseintritt oder nicht eine kaum zu unterschätzende Bedeutung. Präsident Bush Senior wies tief betroffen immer wieder auf diese Babymorde hin. Wer nicht heucheln kann, kann nicht herrschen, soll Ludwig XI. Einmal gesagt haben. Bush Senior konnte herrschen. Der zunächst kriegskritische US-Senat stimmte der Intervention zu. Die Medienkampagne zeigte auch international Wirkung. Nach dem Krieg sprach man dann von der Brutkastenlüge. Die Babymorde hat es nie gegeben. Die Zeugin war in Wahrheit die Tochter des kuwaitischen Botschafters. Es ist alles eine Frage des geschickten Emotionsmanagements. Stichwort Jugoslawien 1999. Auch hier Lügen, Tricks. Getötete Kämpfer werden zusammengelegt, fotografiert. Die Fotos als Beleg für Massenmorde. Gibt es also komplexe, sehr schwer einem Laien plausibel zu machende Gründe, um einen Krieg anzuzetteln, dann ist es nichts anderes als politische Vernunft nach einer weißen Lüge zu suchen. Das ist offensichtlich den Politikern in letzter Zeit eher misslungen und sie haben sehr schlecht gelogen. Stichwort Golfkrieg 2003. So schlecht wurde lange nicht mehr gelogen. Die meisten der angegebenen Kriegsgründe erwiesen sich als plumpe Lügen. Biologische und chemische Massenvernichtungswaffen. Die UNO-Inspekteure fanden sie nicht. Der Vize-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz räumte bereits im Mai 2003 ein. Aus bürokratischen Gründen haben wir uns auf das Thema Massenvernichtungswaffen festgelegt, weil das der einzige Grund war, dem jeder zustimmen konnte. Das irakische Atomwaffenprogramm. Belege für Uranimporte aus dem Niger. Präsident Bush verwies auf Beweise der Geheimdienste. Die gefundenen Urkunden erwiesen sich als plumpe Fälschungen. Kontakte zum Terrornetzwerk Al-Qaida. Und so weiter und so weiter. Dass Kriegsgründe herbei und zurechtgelogen werden, versteht sich quasi von selbst. Doch warum geben sich Politiker damit so wenig Mühe? Die US-Regierung schafft es nicht einmal, ihren Geheimdienst Chemiewaffen im Wüstensand verbuddeln zu lassen. Und die Kontakte Saddam Husseins zu Al-Qaida? Können die amerikanischen Steuerzahler die Weltöffentlichkeit und die UNO da nicht wenigstens geschickt inszenierte Beweise verlangen? Warum wird also so unsorgfältig, so wenig intelligent, so schlecht gelogen? Vielleicht lügen diejenigen Politiker am schlechtesten, die noch am weitesten Überzeugungstäter sind, die sich also die Notwendigkeit der Camouflage, die Notwendigkeit der Verdeckung der tiefsten Intentionen gar nicht so recht vor Augen führen. Ein wirklich durchtriebener Politiker, ein Schlitzohr, würde von vornherein bei jeder Entscheidung überlegen, wie verkaufe ich das angemessen. Wenn Sie aber meinen, im Grunde die Wahrheit zu verteidigen oder die Speerspitze der Offenbarung selbst zu sein, dann glauben Sie vielleicht am Ende selbst daran, ehrlich Politik machen zu können und werden dann in Krisensituationen vor die peinliche Alternative gestellt, entweder ehrlich weiterzumachen und dann allerdings das öffentliche Ansehen zu verlieren oder zu einer Notlüge zu greifen. Und die Notlügen sind natürlich immer schlecht designte Lügen. Zu allem bereite Überzeugungs- oder besser Gesinnungstäter mit schlecht designten und aus dem Ruder geratenen Notlügen, wie viel geradezu sympathischer und harmloser ist da doch Shakespeares schlitzohriger Richard III. Ich tu die Tat und schrei als erster Zeter. Versteckte Ränke, die ich selbst geschmiedet, lege ich anderen zur schweren Last. Ich aber seufze, zitier ihnen die Bibel, dass Gott uns heißt, Böses mit Gutem lohnen. So hüll ich nackter Schurke mich in alte Fetzen, gestohlen aus der heiligen Schrift, und schein ein Heiliger, wo ich den Teufel spiele. Der Zyniker könnte den Zynismus von Richard III. Akzeptieren. Gut gelogene Politiker lügen ebenso. Keinesfalls aber mag er aufrechte Gesinnungstäter, die um einer vermeintlich guten Sache willen lügen und über Leichen gehen. Die Frage ist nun, welche Anstrengungen kann der Mensch unternehmen, um weder zum Gesinnungslügner noch zum Zyniker zu werden? Zur Klärung zurück. Zur philosophisch-theologischen Spur, die uns zuvor über das Altertum zum Mittelalter und von dort in die Renaissance führte und in die Aufklärung mündet. Da hat man also den ehemaligen Sündenaspekt, der über der Lüge lag, praktisch ausgeblendet. Und man hat dann die Lüge bewertet, je nachdem, ob sie Schaden oder wie viel sie Schaden anzurichten in der Lage ist. Dann hat man sie zugelassen oder nicht zugelassen. Man hat dann natürlich ganz klar herausgenommen, die Notlüge aus dem Bestand der tadelnswerten Lügen. Die Notlüge, die also unmittelbar zur Selbsthaltung des Einzelnen diente, die war dann erlaubt. Also jedenfalls bis zu Kant in der Aufklärung war das erlaubt. Kant hat das wieder zurückgenommen. Kant, so sieht es Steffen Dietzsch, kehrte im 18. Jahrhundert zurück zu Augustinus. So wie der Kirchenvater verdammte auch er mit Entschiedenheit die Lüge. Augustinus hatte sich auf die göttliche Ordnung berufen. Kant berief sich auf die menschliche Vernunft. Die Lüge ist der eigentliche faule Fleck in der menschlichen Natur, schimpft Immanuel Kant und betont, dass jeder Mensch die unbedingte Pflicht habe, die Wahrheit zu sagen, gleichgültig, ob das nun nützlich oder schädlich sei. Der philosophische Hintergrund ist der, dass Kant der Auffassung ist, dass jede Handlung vor den, wie er sagt, Gerichtshof der Vernunft treten muss. Die Vernunft müsse sich selbst fragen, ob die hinter einer Handlung stehenden Grundsätze für die ganze Menschheit gelten könnten. Bei der Lüge lautet Kants Antwort: Nein. Denn Wenn jeder lügen würde, gäbe es keine Verlässlichkeit zwischen den Menschen mehr. Verträge könnten gebrochen werden, Recht und Gesetz wäre die Basis entzogen. Die Lüge schädigt demnach die gesamte Menschheit und damit auch den Lügner selbst. Die Lüge ist eine schwere Verletzung der Pflicht gegen sich selbst, weil die Lüge die Würde der Menschheit in unserer eigenen Person herabsetzt und die Denkungsart in ihrer Wurzel angreift. Wer lügt, mache nicht die Vernunft und die Menschheit zum Maßstab seines Handelns, sondern sich selbst, seine jeweiligen Interessen und Wünsche. Auch lebensrettende Lügen lehnt Kant ab. Es gebe kein Recht auf Lüge, niemals unter keinen Umständen. Man bleibt im Licht erhalten, wenn die Welt darüber zugrunde gehen soll. Also so radikal, so konsequenzialistisch hat also Kant das überlegt. Aber er hat sich in seinem Leben nicht so sehr davon beeindrucken lassen. Er selber hat sich nicht daran gehalten, nebenbei gesagt. Aber für ihn war es ein Aspekt, um die Rechtlichkeit zu betonen. Er sagt, es kann auch keine Notlüge geben, weil es kein Recht zur Lüge gibt. Vielleicht ist es ja die Lösung des Problems. Die Lüge ablehnen, aus prinzipiellen Gründen, aber im Umgang mit der Wahrheit sich eine gewisse Großzügigkeit gönnen. Allerdings im Bewusstsein, dass dies problematisch ist. Wir leben in diesem Zwiespalt, dass wir das aushalten müssen, dass wir im Alltag nicht ohne diese Notlüge leben können. Wir machen es aus verschiedenen Gründen, aber die Kosten, die damit verbunden sind, die müssen wir dann auch tragen. Kant räumt ein, dass es keine Lüge sei, wenn man geschickt die Wahrheit zurückhalte. Wenn man etwa Fremden gegenüber nicht allzu offenherzig sei. In Kants Nachlass fand man die Notiz: Und wenn alles, was man sagt, wahr sein muss, so ist darum nicht auch Pflicht, alle Wahrheit zu sagen. Kant war auch kein Menschenfeind wie Alceste, der Held in Molières Komödie, der Misanthrop. Alceste hatte missbilligend beobachtet, wie sein Freund Philinte sich einem Fremden gegenüber betont freundlich, liebenswürdig und höflich verhielt. Was wollt ihr denn? Was konnte ich anderes tun? Aufrichtig sein. Ein Mann von Ehre spricht kein Wort, das er nicht denkt. Wenn einer kommt und freudig mich umarmt und wohl, so finde ich mich in der gleichen Münze wieder ab, erwidere, wie ich kann, die Höflichkeit und zahl ihm Gruß für Gruß und Schuhe für Schuhe. Nein, unerträglich ist die feige Schlaffheit, mit der die Modewelt sich jedem fügt. Ich hasse die konventionelle Lüge, das hohle Pathos unserer Freundschaftsheuchler, die höfliche Verschwendung, nicht gar Phrasen. Höflichkeiten sind unehrlich. Der Austausch von Freundlichkeiten sind Lüge. Alcest fordert von seinem Freund ein, die Wahrheit zu äußern, unabhängig davon, welche Folgen diese Aufrichtigkeit haben mag. Die Freundlichkeiten, Umarmungen, kleinen Schmeicheleien und Freundschaftsbekundungen werden von Alcest wörtlich genommen und als Heucheleien und Lügen verurteilt. Er verkennt, dass es sich um Begrüßungsrituale handelt, die eine angenehme Kommunikationsatmosphäre schaffen sollen. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Wie geht es Ihnen? Schönes Wochenende. Wie war Ihr Urlaub? Haben Sie sich gut erholt? Und so weiter. Ein wirklich persönliches Interesse muss bei diesen Smalltalks nicht vorliegen. Man antwortet also nicht, dass der Urlaub entsetzlich langweilig war, dass die Hämorrhoiden jucken oder dass man finanzielle Probleme hat. Das wäre deplatziert. Man lügt ein wenig. Der Urlaub war schön und es gehe einem danke gut. Derlei Höflichkeiten schaffen freundliche Distanz. Der Psychologe Arno Plack nennt sie ein Polster weicher Abstoßung. Tatsächlich wäre die Alltagskommunikation, die unbedingt ehrlich wäre, die auf Lügen, Heucheleien, Schmeicheleien verzichtete, untauglich, weil zu anstrengend und zu konfliktträchtig. Wilhelm Busch wusste das. Wer möchte diesen Erdenball noch fernerhin betreten, wenn die Bewohner überall die Wahrheit sagen täten? Ihr hießet uns, wir hießen euch Spitzbuben und Halunken. Wir sagten uns fatales Zeug, noch ehe wir uns betrunken. Da lob ich mir die Höflichkeit, das zierliche Betrügen. Du weißt Bescheid, ich weiß Bescheid, und allen macht's Vergnügen. Das zierliche Betrügen kann problemlos neben dem Lügenverbot existieren, weil in einem bestimmten kommunikativen Rahmen jeder Bescheid weiß und niemand tatsächlich getäuscht wird. Wenn nun tatsächlich rücksichtslose Ehrlichkeit praktiziert wird, sprengt das die Basis der Kommunikation. Wer etwa die Frage, Glauben Sie etwa, ich bin blöd? Als einen Appell an die eigene Ehrlichkeit missversteht und aufrichtig mit Ja antwortet, kann sich eine Menge Ärger einhandeln. Vor allem in der interkulturellen Kommunikation kann es zu schwerwiegenden Irritationen kommen, wenn die Höflichkeitsregeln missachtet werden. Wenn man Nein sagt statt Vielleicht oder Später. In manchen Sprachen existiert ein Begriff wie Lüge oder die Unwahrheit sagen nicht. Ähnliche Begriffe sind nicht verbunden mit einer moralisch eindeutig negativen Bewertung. Ein Beispiel sind die Talensi, eine Volksgruppe in Nordghana. Ich habe ja in Gesellschaften gearbeitet, die Talensi sind ja nur eine von vielen, vielen Tausenden, die herrschaftsfrei leben, staatslos leben, keine Über- oder Unterordnung von Individuen oder Gruppen kennen. Dr. Volker Riehl lebte 3 Jahre bei den Talensi. Die sehr arme und für den global agierenden Kapitalismus uninteressante Gesellschaft in Taliland ist, so der ethnologische Fachbegriff, akephal, wörtlich übersetzt kopflos. Das heißt, sie zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Ordnung nicht staatlich organisiert ist, nicht auf Hierarchien basiert, sondern dass die einzelnen Clans ihre Angelegenheiten dezentral selbst organisieren. Von daher gibt es dort keine politische Macht, die ihren Willen durchsetzen kann gegen den Willen eines anderen. Das heißt, es gibt nur politische Autorität. Und in diesem Sinne ist einfach auch eine Durchsetzung einer bestimmten Leitlinie gar nicht möglich. Politische oder spirituelle Autorität beruht auf der Anerkennung einzelner Personen, die begrenzt auf bestimmte Zeiten und Aufgaben Häuptlingsfunktionen wahrnehmen. Es gibt keine dauerhaften Ämter, keine Polizeigewalt, keine staatlich garantierten Gesetze. Bei den Talensi, bei vielen anderen traditionellen Gesellschaften ist Lüge nicht negativ sanktioniert, sondern es gibt kein Wort für Lüge. Ma'ame ist ein Begriff, der heißt, habe ich jetzt die Wahrheit gesagt? Habe ich jetzt die Unwahrheit gesagt? Das ist praktisch eine Frage, die nach jedem dritten Satz gebraucht wird, gerade wenn man ganz stark und bewusst diskutiert. Das heißt, den Sachverhalt, den ich erklärt habe, der wird sofort in Frage gestellt durch dieses Ma'ame, in dem dann gefragt wird, ist das auch wirklich richtig, was ich gesagt habe? Zwischen richtig und falsch, wahr und gelogen, gibt es fließende Übergänge. Vieles bleibt offen. Höflichkeit, jenes zierliche Betrügen, von dem Wilhelm Busch spricht, organisiert die Kommunikation. Die Talensi verfügen über vorgegebene und vom sozialen Rang, Geschlecht, Alter und Clanzugehörigkeit abhängige Begrüßungsformeln und ritualisierte Gesprächseröffnungen. Wer in diesem Rahmen auf Fragen ehrlich antwortet, steht schon, wie Volker Riehl es erlebt hat, mit beiden Beinen im Fettnäpfchen. Ich kann mich sehr gut erinnern, eines Tages mal, ich hatte fürchterlich Malaria. Mir ging es ganz, ganz schlecht, habe mich trotzdem aufgerafft, bin von meinem Gehöft weggegangen, habe Leute getroffen und die haben gefragt, La Awala? Und normalerweise antwortet man mit La Asoma, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und ich habe dann gesagt, La Kasoma, mir geht's nicht gut. Diese negative Antwort hat zur Folge gehabt, dass diese Antwort dem Ältesten des Clans berichtet wurde. Es wurde eine Abordnung zu mir gebracht, die genau wissen wollten, was los ist und was denn diese Beleidigung solle. Eine ehrliche Antwort gilt deshalb als beleidigend und verletzend, weil damit der andere belastet und zu Reaktionen gezwungen würde. Auch andere Alltagsgespräche sind eingebunden in Konventionen und Höflichkeitsformen, sind selten knapp und funktional und niemals direkt kritisch. Regeln sollen es vermeiden, dass jemand gekränkt und verletzt wird. Das ist in vielen, eher traditionellen Gesellschaften so. Alcés, der misanthropische Wahrheitsfreund in Molières Komödie, fordert genau das ein. Unbedingt und offen die Wahrheit zu sagen. Um das zierliche Betrügen, um höfliche Lügen zu vermeiden. Nein, sag ich. Geißeln soll man schonungslos den schnöden Austausch hohler Freundschaftsformeln. Man soll ein Mann vor allen Dingen sein und stets nur reden, wie man wirklich denkt. Das Herz allein soll sprechen. Das Gefühl, sich hinter leeren Phrasen nie verstecken. Doch es gibt Fälle, wo die volle Wahrheit unmöglich wäre und kindisch wird erscheinen. Sehr oft, verzeih mir es eure allzu strenge Moral, ist's gut, sein Inneres zu verhüllen. Wäre es etwa wohlgetan und ziemte sich jedwedem zu verkünden, was man denkt? Wenn jemand euch missfällt, wenn ihr ihn hasst, müsst ihr die Sache ihm nennen, wie sie ist. Ja. Wie? Ihr wollt der alten Silvia sagen, die jugendliche Tracht sei wenig passend? Ja, ohne Zweifel. Dem Dorila, wie lästig er uns fällt, wenn er erzählt von seinen Heldentaten? Sehr gewiss. Für Alcest gibt es nur Wahrheit oder Lüge. Nichts dazwischen. Er stellt sich bedingungslos auf die Seite der Wahrheit und verurteilt die Menschen, die sich nicht an seinem Wahrheitsverständnis orientieren. So hasst ihr unversöhnlich denn die Menschen? Mit unauslöschlich bitterem, tiefsten Hass. In manchen Gesellschaften scheint der Umgang mit Wahrheit und Lüge unbelasteter zu sein. Es geht nicht ums Prinzip, nicht um die Verinnerlichung und die uneingeschränkte Befolgung des Lügenverbots, sondern um einen sozial verträglichen Umgang mit der Wahrheit. Imam Atiyah wuchs in Ägypten und anderen islamisch geprägten Ländern auf und lebt als Sozialwissenschaftlerin in Deutschland. Offiziell heißt das schon, dass man bei der Wahrheit bleiben soll. Oder, also eben wie gesagt, Moslems sind in erster Linie Menschen. Aber es ist schon so, dass da das Ergebnis zählt. Also dass man Menschen nicht verletzt, zum Beispiel, indem man ihnen alles um die Ohren knallt oder sie belästigt mit seinem eigenen schlechten Gewissen, dass man versucht zu entlasten, indem man die Wahrheit schonungslos sagt oder sowas, sondern dass es auch da auf das Ergebnis ankommt. Man handelt nicht uneingeschränkt nach dem Wahrheitsprinzip. Wenn es Menschen verletzt, ihnen die Wahrheit zu sagen, ist es unmoralisch, die Wahrheit zu sagen. Oberstes Ziel ist nicht die Einhaltung des Lügenverbots. Vielmehr gelten in bestimmten Situationen auch andere Werte, die übergeordnet sein können. Zum Beispiel Achtung, Respekt und das Vermeiden von Kränkungen. Der oder die Betroffene müssen selbst abwägen, wie sie handeln. Es existiert keine klare Regel, kein moralisches Prinzip, das ihnen die Entscheidung abnimmt. Und in bestimmten Situationen sind Lügen im Interesse aller Beteiligten. Diese ganzen klassischen Geschichten mit Ausgehen oder Nicht-Ausgehen und was so immer als Kulturkonflikte dargestellt werden, das sind eher Konflikte derjenigen, die nicht verstehen, wie man es aushalten kann, dass man bestimmte Dinge nur vor sich selber verantworten kann. Also dass man zum Beispiel gut sagen kann, ich gehe zu einer Freundin und in eine Kneipe geht und dabei keine Gewissensbisse hat und das nicht beichten muss, weil das einfach nichts Verpöntes ist, sondern man verschont dann die Eltern davor, dass sie Angst haben müssen oder dass sie das Gesicht verlieren oder was da immer angeführt wird an Gründen. Das hat dann nichts mit Kulturkonflikt in dem Sinne zu tun, weil es eben diese Art von schlechtem Gewissen bei solchen Themen zumindest nicht gibt, sondern man geht sowohl seinen Interessen nach, aber berücksichtigt eben auch die Interessen der Eltern jetzt in den Beispielen. Dass man Widersprüche nicht zugunsten einer Wahrheit versucht aufzulösen, sondern indem man beiden Aspekten versucht gerecht zu werden und das ausbalanciert. Und gut, im Christlichen oder Katholischen könnte man sagen, da muss man beichten, weil man hat ein schlechtes Gewissen, aber man hat da kein, also das ist einfach ein anderes Konzept von Wahrheit vielleicht, ja. Doch um Lügen im moralischen Sinne handelt es sich dabei nicht. Eine Täuschungsabsicht liegt nicht vor. Eher handelt es sich um ein unausgesprochenes Arrangement. Man respektiert, dass der andere das nicht wissen will oder man respektiert, dass man bestimmte Dinge in einem bestimmten Rahmen nicht tut, aber sie eben in einem anderen Rahmen sehr wohl tun kann oder sogar dort auch tun sollte. Du weißt Bescheid, ich weiß Bescheid und allen macht's Vergnügen. Dass sich Freund und Freundin küssen, ist im Beisein von Freunden in Ordnung, nicht im Beisein der Eltern. Dass Freund und Freundin miteinander schlafen, darüber spricht man zwar mit guten Freunden, nicht aber mit den Eltern. Man spricht mit Freunden anders als mit Eltern, anders als mit Kindern, anders als mit Kollegen. Das sind einfach die verschiedenen Rollen, die man einnimmt. Und jede Rolle erwartet etwas anderes. Also eigentlich das, was man in einer modernen Gesellschaft haben sollte, nämlich eine Rollendistanz und sich verschiedenen Situationen angemessen zu verhalten. Das ist da schon angelegt, eben in dieser Art, ja, verschiedene Beziehungen verschieden zu leben auch. Und da sind eben verschiedene, ja, man kann es Wahrheiten nennen, aber es ist einfach ein anderes Erfordernis einer Situation. Das Leben orientiert sich nicht an einer abstrakten Wahrheitsideologie, nicht an der Demarkationslinie richtig und falsch, echt und künstlich, gelogen und wahr. Es besteht nicht der Anspruch, in jeder Situation und gegenüber jedem Menschen dieselbe Rolle zu spielen, mit sich identisch zu sein, echt, natürlich und authentisch. Von diesem Echtheitsanspruch mag man in christlich-abendländischen Gesellschaften noch träumen. Den komplizierten menschlichen Kommunikationsprozessen sind sie nicht angemessen und waren sie wohl nie angemessen. Der Philosoph Friedrich Nietzsche wusste das. Die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind. Für Nietzsche sind Wahrheit und Illusion, Wahrheit und Lüge, nicht deutlich zu trennen. Der Mensch lügt unbewusst und nach hundertjährigen Gewöhnungen und kommt eben durch diese Unbewusstheit, eben durch dieses Vergessen zum Gefühl der Wahrheit. Wahrheiten sind Lügen, an die man sich gewöhnt hat. Nietzsche ist radikaler Aufklärer, will natürlich für sich in Anspruch nehmen, dass er nicht im Selbstbetrug lebt, sondern dass er gerade allen Selbstbetrug auf die Spur kommen kann. Und deshalb ist auch seine Philosophie gewissermaßen unversöhnlich gegenüber manchen Verfehlungen des Menschen. Ich nenne Lüge etwas nicht sehen wollen, das man sieht. Etwas nicht so sehen wollen, wie man es sieht. Die gewöhnlichste Lüge ist die, mit der man sich selbst belügt. Selbstbetrug verachtet Nietzsche. Die eigentliche Lüge, die echte, resolute, ehrliche Lüge, wäre für die Menschen etwas bei weitem zu Strenges, zu Starkes. Es würde verlangen, was man von ihnen nicht verlangen darf, dass sie die Augen gegen sich aufmachen, dass sie zwischen wahr und falsch bei sich selber zu unterscheiden wüssten. Ihnen geziemt allein die unehrliche Lüge. Nur wer mit sich ehrlich ist, kann richtig lügen. Doch hier schleicht sich ein moralisierender Unterton ein, der menschenfreundlichen Lügenfreunden wie Steffen Dietzsch unangenehm sein müsste. Am Ende des 19. Jahrhunderts ist dann von einem Dramatiker, Henrik Ibsen, dieser Begriff der Lebenslüge ins europäische Gespräch gebracht worden. Und zwar in dem Sinne, dass er sagt, es gibt für den Einzelnen solche Formen des Lebens, solche Grundverkehrtheiten, denen er unterliegt, die sind so stark in ihm, in seinem Wesen verankert, dass, wenn man dieses Selbstbild, dieses falsche Selbstbild des Einzelnen zerstören würde, ihn zerstören würde. In Ibsens Drama Die Wildente tritt der Wahrheitsfreund Gregers auf, der rücksichtslos seinen Freund und seine Familie von Lügen befreien will. Da lebt Hjalmar nun, er mit seinem kindlichen Gemüt, umgeben von Betrug. Lebt unter einem Dach zusammen mit so einer und weiß nicht, dass sein Heim auf einer Lüge aufgebaut ist. Gregers zerrt nun erbarmungslos, mit missionarischem Eifer, die Wahrheit ans Tageslicht. Hjalmar, den kann ich aus seinem ganzen Lügengewebe befreien, indem er sonst zugrunde geht. Hjalmar, der als Familienoberhaupt glücklich war, erfährt, dass er nicht der Vater seiner Tochter ist, dass sein Geschäft nicht seine Familie ernährt, dass seine Träumereien sinnlos sind. Eine so grundlegende Klärung, eine Aussprache, die ein ganz neues Leben zur Folge haben soll. Ein Leben, ein Zusammenleben in Wahrheit und ohne Trug. Gregers Gegenspieler, der Arzt Relling, diagnostiziert ein akutes Rechtschaffenheitsfieber. Es treibt Gregers dazu, das durchzusetzen, was er die ideale Forderung nennt. Die Forderung nach uneingeschränkter Wahrheit. Relling versucht es zu verhindern. Ich sorge dafür, dass die Lebenslüge am Leben bleibt. Das ist meine Kur. Lebenslüge? Habe ich das richtig gehört? Jawohl, ich habe Lebenslüge gesagt. Die Lebenslüge ist das stimulierende Prinzip. Nehmen Sie einem Durchschnittsmenschen die Lebenslüge, so nehmen Sie ihm damit sein Lebensglück. Die Wahrheit zerstört in diesem Drama Ibsens das Lebensglück. Treibt die Tochter der Familie in den Selbstmord, erschüttert den Wahrheitsfreund und Lügenfeind Gregers aber nicht. Das Resümee? Oh, das Leben könnte trotzdem ganz schön sein, würden wir nur in Frieden gelassen werden von diesen verdammten Heilspredigern, die uns armen Menschen das Haus einlaufen mit ihrer idealen Forderung. Das ist das Problem bei diesen Wahrheitslügnern, dass sie mit gutem Gewissen dann den Terror ihrer reinen Moral exekutieren, gar nicht mehr durch Zweifel gebremst sind. Wer im Besitz der Wahrheit ist, der hat nahezu gar keine Instanz mehr, die ihn abhält, dem anderen weh zu tun. Ne? Und das muss man im Zweifelsfall für die Täuschungskultur und gegen diese Wahrheitskultur Stellung nehmen. Ei, nehmen wir es so streng nicht mit der Zeit und sehen dem Menschenvolk ein wenig nach. Diese Welt verlangt fügsame, milde Tugend. Moral im Übermaß wird tadelswert. Das war die große Kunst, anständig zu lügen. Die Lüge in Philosophie, Politik und im Alltag. Von Rolf Kanzen. Es sprachen Uta Halland, Helmut Kraus, Marc-Oliver Bögel und Nadja Schulz-Berlinghoff. Regie Rita Höhne, Redaktion Klaus Pilger. Sie hörten die Wiederholung einer DLF-Produktion aus dem Jahre 2005.